Das Podcast-Versuchslabor. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ja, das ist der Vorteil, wenn du dein Intro selber einspielen kannst. Ne? Oh, stell den Salzstreuer weg. Das ist für die Live-Show, wenn ich dann auf Tour gehe, wie die, wie heißen sie? Radio Nuklear oder hier, der Norbert weiß das. Ja, Nukula. Genau, ja, da muss ich ja das Intro dann live einspielen wahrscheinlich, ne? Mit okay. Band. Aufnahme läuft. Ich sehe das. Achso, nur für Leni. Worüber reden wir? Keine Ahnung. Haben wir noch Themen? Schauen wir ins Dokument, Hadi. Ja, wir haben kein Dokument mehr, aber sind ja voll. Es ist 23 geteilt durch 29. Wir haben eine wunderbare Weihnachtsfeier, die nicht enden möchte. Nee. Ja, um 23, 29 enden auch keine Weihnachtsfeiern. Ich muss das ja bitten. Da geht's erst richtig los. Geht's erst, ne? Los. Aber hör mal, Klaus, wenn du auf Tour gehst, kann ich Groupie werden? Nee, Groupie kannst du nicht. Ja, ich habe keine. Nee, mag ich nicht, Gerard. Du kannst Roadie werden, du kannst ein paar Sachen. Du kennst den Unterschied, oder? Muss ich mit dir schlafen? Nee, das ist Groupie. Wenn du Groupie werden willst, ja. Wenn du als Techniker mitgehen willst, nein. Ich möchte kein Groupie werden. Siehste? Das habe ich mir irgendwie gedacht. Aber du kannst, wenn du Road, wie heißt das? Heißen die Roadies? Roadie? Heißen die das? Roadies sind die, genau, die Kabel, ganze Arbeit Kabeltrommelträger. Kabeltrommeln, Lichter aufhängen, Boxen anschließen, Soundcheck machen. Okay. Genau. Die, ja, können wir drüber reden, wenn ich dich besuchen komme. Und dann gibt es noch die Stage Manager, das sind die, die dann sich um den ganzen Rest kümmern, ne? Dass du irgendwie weißt, wo deine Garderobe ist und wo es was zu essen gibt und wo der Bierkasten steht, und das sind auch wichtige Menschen. Der letzte Punkt, der reicht mir. Ja. Genau, und dann brauchen wir noch einen, der den Truck fährt. Da würde ich persönlich ja den Nachtzug mitnehmen. Bist du denn auch so ein richtiges Arschloch so als Künstler? Hast bestimmte Sachen, also was weiß ich, die Mohren müssen rechts liegen, die Äpfel müssen links liegen? Du meinst, wenn du dein Hotelzimmer verlässt, dann ist es einmal zertrümmert? Ja, oder ist dir das völlig glatte? Du willst nur was zu essen, was zu trinken haben? Ja, was ist denn? Warum lachst du denn? Ja, ich finde die Frage lustig. Antworte sie doch einfach mal. Ja, ich bin da völlig, völlig handsam. Ich meine, warum sollte ich ein Arschloch sein, wenn ich Musik machen darf und Leute kommen, die zuhören wollen? Da fragt ihr das mal bei den Stones nach. Warum das ja, ist. Ja, das ist halt denen ihr Problem. Ich würde es heute nicht machen. Ja, ich meine, gut, aber du machst Musik für die Leute, die vorne sind, aber ich meine, was hinten passiert, ich sag mal, in deiner, wie heißt es, Garderobe oder im Backstage-Bereich oder so. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, regelt man das vertraglich? Man kriegt Essen frei und Trinken frei oder keine Ahnung, wie also, das bei euch ist. Also du regelst das tatsächlich vertraglich. Ja, ja, aber das du heißt, regelst. Du schreibst, du, aber du schreibst denen ganz genau, was du willst und was du brauchst. Also und, dann bist du ja doch schon so einer. Also du sagst nicht einfach, du möchtest was zu trinken, was zu essen haben. Du sagst schon ganz speziell, du möchtest das essen, das trinken. Ja, nee, aber keine Extravaganzen. Also das, was halt, wenn du unterwegs bist, was du brauchst, muss schon da sein. Also wenn wir irgendwo hinkommen, ich möchte dann schon wissen, wo die Garderobe ist, wann der Soundcheck ist. Ich möchte wissen, wo ich was zu essen und was zu trinken kriege. Mehr ist es ja nicht, ne? Aber du sagst jetzt nicht, dass du jetzt vorm Soundcheck möchtest du jetzt nicht eine Schale Salat haben? Nein, Quatsch, das ist doch Unsinn. Auf dem Level spielen wir ja gar nicht. Aber wie gesagt, ja. Ich meine, selbst wenn, würde ich das nicht machen, weil ich finde das arschlochmäßig, das braucht doch kein Mensch. Du musst dich halt wohlfühlen, also das sowas. Also ich habe das schon wirklich miterlebt. Also ich nenne jetzt hier keine Namen, die nenne ich, wenn die Aufnahme aus ist, dann sage ich das gerne. Also in Göttingen in der Lokhalle, das ist eine ziemlich große alte Lokhalle, da war ja, mal eine junge deutsche Künstlerin, also die sehr, sehr jung, und die hat gerne zum Frühstück, alleine da stehen mir die Nackenhaare hoch, hat die Toastbrot mit Tzatziki gegessen und ein Kumpel von mir, der war da irgendwie Techniker, und er fragte, ob ich mir das angucken will. Ist nicht meine Musik, ich sage, aber ich gucke mir das mal an. Und damals, dieses Mädel, die war 20 damals und die war halt ein Star hier in Deutschland, die hat die Leute zusammengepfiffen, sowas habe ich noch nicht gesehen, wegen Tzatziki mit Toastbrot. Ja, das, also das mag es alles geben und vielleicht ist das irgendwo schick, aber also für mich, wenn wir wirklich so ganz offizielle Gigs haben, ich bin froh, wenn ich ein einigermaßen schönes Zimmer habe und ein Frühstück morgens früh. Mir ist da völlig wurscht, völlig naja, lacht, so was da gibt. Ja, so wie du auch, ich meine, das kennst du ja vom Berufsleben, ich bin ja auch mit dem IT-Job ab und zu unterwegs, da nimmst du auch, siehst du zu, dass du ein schönes Hotel kriegst und ein Frühstück, dass du halt dann soweit alles beisammen hast, dass du auch arbeiten kannst den Tag, weil man darf das nicht vergessen, Musik machen ist auch Arbeit letztendlich, das ist nicht nur, dass du da nur Spaß und hast du nicht gesehen irgendwo, ne? Natürlich ist es ein geiler Job, aber es ist halt auch ein Job. Ja, aber wenn du dann solche Leute, wenn du dann auch so anderes Ding, da war so Schlager und Oldie-Gedönse, auch bekannte Leute, und dann gehst du durch diesen Backstage-Bereich und dann heißt es, ja, also da war dann der Manager und sagte dann so, also der Herr sowieso hätte gerne die Kartoffeln auf 12 Uhr, ja. Das Gemüse auf 3 Uhr, da hat es bei mir schon aufgehört. Ich sag mal, sind die bescheuert? Ist doch völlig egal, wie dieses Gemüse oder Fleisch auf dem Teller angeordnet ist. Aber, ja, ich glaub, dass es da viele Spinner auch gibt in dem Bereich. Aber letzten Endes, wenn mir das überhaupt nicht passt, ne? Was weiß ich, was jetzt so Catering-mäßig und so, ich bin ja ein freier Mensch, dann gehe ich los. In jeder Stadt gibt es irgendwo eine Pizzeria oder ein Restaurant, da kaufe ich mir selber was zu essen. Also, scheiß der Hund drauf, da ist irgendwo. Spielt ihr denn eigentlich immer, spielt ihr immer nur alleine Gigs oder bist du auch schon mal auf so Festivals, wo mehrere andere Künstler auch noch dabei sind? Nö, wir spielen auch Festivals. Also, was heißt Festivals? Das ist ja alles im kleinen Rahmen, aber das ist natürlich immer eine super Plattform, ne? Wenn ja, du klar, irgendwo wo mitspielen kannst. Ja. Ja, aber da kann es ja natürlich schon vorkommen, dass du dann auch solchen extravaganten Leuten mal über den Weg läufst, oder? Habe ich noch niemanden getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles nette Jungs und Mädels, ja, straightforward geradeaus. Dann muss da wohl doch irgendwo der Charterfolg zu Kopf steigen, bevor sowas passiert, wie es scheint. Oder? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, was ist Presse und was nicht, ne? Ich weiß das nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Stones noch so derbe drauf sind jetzt. Also das sind alles alte Männer, ne? Das musst du mal sehen. Und die haben Kohle ohne Ende. Ich glaube nicht, dass die noch sich großartigen Kopf machen, ob da irgendwas hergerichtet ist oder nicht. Die leben ja natürlich auch von diesem Ruf da. Irgendwo haben sie wahrscheinlich auch einen, klar. Den sie dann sagen, nun, schreib mal was, dass wir das Hotelzimmer wieder auseinander. Genau, die müssen da halt raushauen, ne? Aber wo ist jetzt der Witz, so ein Flachbildfernseher da durch so ein kleines Hotelzimmerfenster zu stupsen? Da schreit ja keiner mehr nach mittlerweile. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist auch viel so im mystischen Bereich, so im Bereich der Fairy Tales irgendwo, was da erzählt wird mittlerweile. Ja, in den 70ern, glaube ich, so als die Punk-Bewegung auf dem Höhepunkt war, da war es wahrscheinlich dann tatsächlich so, oder vielleicht sogar in den 60ern schon. Ja. Aber ich denke auch dann, was später kam, das waren dann eher so die Leute, die meinten, ja, das haben die Stones früher gemacht oder The Who oder wer auch immer, das muss man ja machen, damit man... Ja. Ne, dazu gehört oder wie auch immer. Ja, aber heutzutage ist das ein knallhartes Business, ne? Da bist du auch nur Rädchen irgendwo, ne? Und, ja, und ja. Ich meine, man sieht es ja auch, wenn ich so schaue, was jetzt so musiktechnisch die großen Stars gibt es doch irgendwo nimmer. So wie die Stones, da hast du nicht, was willst du, Justin Bieber oder was? Oder. das finde ich auch ganz erstaunlich. So. Ja, also ja. Ich bin auch noch in einer Zeit groß geworden, so in den 80ern, wo du dann so Leute hattest wie die Stones waren da schon mehr oder weniger, ich will nicht sagen abgemeldet, aber die waren da schon weniger präsent. Da hattest du noch so Bands wie Queen oder Leute wie Bryan Adams oder so, die aber auch machen konnten, was sie wollen. Jedes Album war halt ein Erfolg. Und heute ist es ja wirklich so, dass die, wenn ein Künstler zwei Alben hinbekommt, erfolgreich, dann ist das ja schon was Besonderes. Ja, also für mich ein Paradebeispiel, wie man Musik gescheit macht und auch gescheit vermarktet, ohne jeglichen Skandal, ohne alles, soweit wie ich weiß, sind die Dire Straits. Okay. Hörst du nix? Hast du nie was gehört, dass die irgendwo, dass die irgendwo mal aufgefallen wären mit irgendwas und die machen? Noch nie gehört. Ja. Dire Straits, also kennst du. Und du hast von denen nie gehört, dass da irgendwelche Skandale oder irgendwas war. Der Mark Knopfler macht immer noch wunderschöne Musik. Ich habe auch noch nie ein Lied gehört. Doch, hast du. Money for Nothing. Bestimmt. Bitte? Money for Nothing, genau. Sultans of Swing hast du bestimmt gehört, wenn du in irgendeinem Irish Pub. Ja, müsste man dann mal anspielen. An der Stelle. GEMA-technisch ist nicht möglich. Ja, genau, du nimmst auf. Okay, können wir nicht machen. GEMA-technisch, der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Ja. Also, Klaus, du bist ja nun auch ältere Generation. Ich habe mal ein Interview gesehen mit einem Herrn, der tritt nächstes Jahr in Göttingen in der Stadthalle auf. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich dorthin gehe. Also, der Mensch hat unwahrscheinlich viele, viele bekannte Lieder in den, ich glaube, 60ern und 70ern geschrieben, aber der hat für Weltstars Lieder geschrieben, was ich nicht gewusst habe. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich rede von Albert Hammond. Albert Hammond, ja. Jetzt habe ich das nicht parat, aber da gibt auf Netflix gibt's eine Doku darüber, über die Man Behind the Scenes oder irgendwie heißt das Ding, habe ich jetzt nicht komplett parat, wo das mal erklärt ist, wer eigentlich die Songs geschrieben hat und was das für Typen sind. Das ist sehr interessant zu schauen. Ja gut, Albert Hammond, größte Hit ist, glaube ich, Free Electric Band. Ja, oder It Never Rains in Southern California. Ja, das ist ja, das kennt jeder, wenn man das hört. Der hat zum Beispiel, wie heißt das Ding, von Whitney Houston hat er eins, der hat für Whitney Houston, einer der größten Hits von Whitney Houston geschrieben. Habe ich nie gewusst. Ja, das ist, da gibt's aber viele. In der deutschen Szene völlig unterschätzt ist Matthias Reim. Matthias Reim, super Künstler. Ja. Ah ja, genau hier. Ich habe gerade gegoogelt. One Moment in Time ist produziert oder geschrieben von Albert Hammond. Ja. Ist krass. Ja, Matthias Reim finde ich total lustig. Der Musikproduzent von Matthias Reim, seinem größten Hit. Ja. Verdammt, ich lieb dich. Wohnt ungefähr 1000 Meter Luftlinie von mir. Ja, ja, der kommt aus der Ecke. Der wohnt bei mir hier. Aber in der Matthias Reim selber ja auch, oder? Der kommt aus Hannover oder irgendwo. Kommt ja, aber der Musikproduzent von Matthias Reim, von verdammt lieb, der wohnt hier bei mir in Nörten-Hardenberg. Ja. Ja. Ja, das ist halt auch so ein das ist nochmal so ein ganz eigenes Netzwerk, was du da hast. Ne? Das ist dann nochmal die ganze Musiker-Klitsche, die kennen sich ja auch alle irgendwo. Ne? Da ist ja keiner anonym. Also Leni, wenn du schon ins Bett gehst, dann sag wenigstens Tschüss. Ehrlich. So geht das nicht. Gute Nacht. Es wird Zeit für dich zu gehen. Achso, okay. Gute Nacht, Leni. Gute Bacht. Ah, okay. Ja, passiert. Das liegt am Smartphone. Ich habe keine vernünftige Tastatur vor mir. Ist ja kein Thema. Scheiß T9, kenne ich. Ich glaube, das war nicht mal schuld. Ja, aber beim Norbert habe ich schon mal festgestellt, dass wir, glaube ich, musiktechnisch relativ denselben Geschmack haben irgendwo. Da war schon kann mal sein. Ich glaube, wir sind auch altersmäßig nicht so ganz weit auseinander. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin zu jung für den ganzen Mist. Ich glaube, ich bin sogar, Klaus, ich glaube, ich bin dir da sogar ein paar Jahre voraus. Ja, wollen wir mal einen kleinen Realitätsabgleich machen, mal kurz. Können wir machen, ich bin einer der 68er-Generation. Ja, okay, ich bin 72. Ich glaube, das habe ich auch schon irgendwo mal gehört. Ja, genau. Das heißt, aber viel ist das dazwischen ist, auch nicht. Ja, aber das Schöne ist, ich bin so eine Generation, ich kenne mich, normalerweise dürfte ich die ganzen Lieder so groß gar nicht kennen. Aber trotzdem bin ich jemand, der die ganzen Scheißlieder, weil ich es einfach geil finde. Im Gegensatz zu dem anderen, wo ich jetzt groß geworden bin, diesen Techno-Rotz, weißt du? 90er, das ist überhaupt nicht mein Jahrzehnt, nee, die sind gar nicht. Diese alten Lieder, ich bin wirklich einer, wenn ich in eine Disco fahre, ich stell mich in die Oldie-Ecke und bin da jedes blöde Lied mit am Singen und die gucken mich alle so an, so, hä? Ja, ich finde das immer so faszinierend, dass man, wenn man da mal drüber nachdenkt, die Musik, die man selber, also die ich, Klaus dann ja auch, zu unserer Zeit noch, als aktuelle Musik gehört hat, so Queen zum Beispiel, dass die meisten Leute, mit denen man heute so zu tun hat, das nur noch als Oldies kennen. Und wenn ich an Oldies denke, dann sind das eher Beatles bei mir so. In dem ja, Chuck, Alter, ne? Chuck Berry oder? Ja, okay, aber das ist auch Generationsabhängig. Ne? Also, das ist Beatles kenne ich auch und ich bin auch mit viel groß geworden an Musik her, was meine Eltern angeht und auch meine Oma angeht, aber Beatles ist für mich noch länger wie Oldies im Endeffekt. Weil ja, klar. Ja gut, davor kommt da auch noch einiges. Also ich finde das auch immer so faszinierend, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ja, wenn man von der Musik auch mal weggeht, so was die historischen Ereignisse angeht. Wenn ich mir überlege, was der Fall der Mauer für mich war, also so, das ist ja, da war ich 20 oder gut über 20, das ist für meine Eltern das Ende oder der Bau der Mauer gewesen, so ungefähr. Das ist für mich ist das natürlich, sowas liegt vor meiner Geburt und deswegen ist das einfach alt. So, wenn ich mir überlege, dass meine Kinder später mal sagen, wie Deutschland gab es auch zweimal, wie jetzt, also das muss aber ewig her sein. Das ist schon komisch, finde ich. Ja, das merke ich für meine Tochter auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so wirklich relevant, ist in die Mauer gefallen 1990? 89. 89, okay. Da war ich falsch daneben. Ich war in Geschichte immer scheiße. Okay. 90 war die Einheit. Ja, da war ich 9 Jahre alt. So ist es. Da war ich 9 Jahre alt. Im Endeffekt, großartig, habe ich da nicht mehr mitbekommen. Das war bei uns ganz witzig, das ist eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne. Meine Eltern hatten am 9. November 1989 Silberhochzeit. Und als wir aus der Kirche rauskamen und das Radio anmachten und zum Saal fuhren, wo gefeiert wurde, da haben die erzählt, die Mauer ist gefallen. Das ist, sowas vergisst du nie wieder. Das ist unglaublich, sowas. Ja, vor allem, also für mich auch noch präsent, ich habe einen Onkel in Berlin wohnen gehabt und wir sind ja wirklich noch quasi in den Osten rüber als Besuch, dieses ganze Zwangsumtausch und das ganze Zeug, das ist ja vorbei, die Zeit, das kannst du ja nicht zurückholen, ne? Und das hast du, wenn du das noch so im Gepäck mit hast, hast du ja schon einen anderen Blick drauf, auf dieses ganze Ost-West-Ding, ne? Wie das war. Das ist so, ja, ich meine, so hat jede Generation ihre Erfahrungen, die, also ja. Ja, wenn ich meinen Kindern erzähle, es gab auch mal was anderes als Euros, dann sagen die auch, wann war das denn? Ja, genau. Ja. War denn wer von euch vor dem Mauerfall mal im Osten? Ja, ich. Ich nicht. Ich auch, aber ich kann mich nur bedingt dran erinnern. Wir haben in Dresden Musik gemacht und in Chemnitz. Das ging ohne Probleme? Das ging insofern ohne Probleme, weil wir über die CVJM rüber sind. Also unter so einem kirchlichen Schutzschild. Aber was heißt ohne Probleme? Die haben den Anhänger, wo die Musikklamotten drin waren, natürlich schon sehr genau angeschaut. Aber was sich dann rausgestellt hat, es war eigentlich mehr aus Interesse, weil die sich einfach das Zeug angucken wollten. Ne? Ja, klar. Ja, verstehe ich auch. War ja auch kein Thema. Dann war überhaupt nicht böse und nichts, aber eigentlich. Ja, das Spaß, soweit du Spaß haben kannst an diesem Grenzübertritt, aber das war schon relativ relaxed eigentlich, ne? Die haben das halt alles aufgenommen, weil wir sind von da aus auch weiter dann nach Polen und nach Litauen noch hoch und ja, das war eigentlich an jedem Grenzübergang dasselbe. Die wollten halt, wir haben auch so Aufkleber drauf, ihr habt halt mal halt Musik machen, ne? Und da wollten die halt einfach schauen, ne? Was so alles gibt. In sämtlichen Sprachen. Ich bin der Klaus und mach Musik. Ja, du kannst dich immer schon mit Händen und Füßen kannst dich schon verständigen, immer irgendwo. Und das geht dann schon. Ja. Was mit Björn? Schläfst du noch? Schon? So halb. So halb. Zu viel Samiyaki? Nee, zu viel Rippchen. Ah, okay. Rippchen. Fresskoma. Glückwunsch. Eins ist dieses Schnitzelkoma. Ja. Nichts Schöneres. Ja, übrigens, satt ist man erst, wenn sich der Bauchnabel nach außen wölbt. Oder bin ich übersatt? Nee, bist immer satt, ne? Ja. Ein böser Mensch hat mir gesagt, du kennst nur zwei Zustände, Hunger und schlecht. Ja, aber Björn, Rippchen war gut. Also war Fleisch, klasse. War Fleisch, echt gut. Fleisch ist ja nicht viel, aber das ist ja, was sind das für Soßen bei Rippchen? Ist das so Barbecue? Ich kenne mich dann nicht. Ja, da, ja, also von den Soßen her, da hatten sie eine Barbecue-Soße bei. Ja, die ging. Okay, und was noch? Mehr nicht. Es wird doch nicht. Pommes dazu und Salat und so. Ah. Das war alles schon dabei. Aber jetzt, ich sag mal so, von den Soßen hatten sie halt nur diese Barbecue-Soße da richtig für. Aber das Fleisch super zart, war klasse, also wirklich toll. Hm, okay. Klaus, machst du Rippchen? Oder, also machst du selber Rippchen? Nicht magst du Rippchen? Machst du selber welche? So grilltechnisch, so Spare Rib Zeug da oder was? Mhm. Nee. Ist mir zu viel Arbeit. Okay. Ja, und ich glaube, das haben wir vorhin schon mal kurz mal gesagt. Und es ist immer zu viel Knochen, zu wenig Fleisch. Das ist, die gibt es ja hier in Bayern auch immer im Biergarten. Da kannst du auch immer Rippchen oder so ein halbes Hähnchen oder irgend sowas. Und passt nicht in der Pommesmaschine. Ja, in die Pommesmaschine passt schon mal gar nicht. Ja. Na, vor allen Dingen, wenn du große Stücke hast, dann versaut das den ganzen Lotusgrill. Mhm. Nee, da machen wir hier den Klassiker. Also wenn wir grillen, dann gibt es also Würstel und so normale Nackensteak oder irgendwas, ne? Du kannst ja Heiligabend jetzt machen. Und ja, ich hab gestern gegrillt. Ich hab gestern mal Würstel gemacht. Nee? Ja, hier sind 16 Grad und Sonne in Bayern. Und der Grill steht auf der Terrasse in meinen. Ja, wenn du Holzkohle habe ich auch sowieso immer. Wenn du eine coole Sau bist, mähst du Rasen, Heiligabend. Ja, irgendwer hat gesagt, er hätte Rasen gemäht, aber ich weiß nicht mehr wer. Also ich wäre auch bereit dafür, dich zu bezahlen, Klaus, wenn du zu mir kommst und den Rasen mähst in der Montur. Hä? In welcher jetzt genau? Ja, kurze Hose, Bermuda, T-Shirt. Achso, so Hawaii-Shirt und Zipfelmütz. Ja. So Thomas Magnum-mäßig. Ja, mit Ferrari. Genau. Aber dann nur mit dem Aufsitz mehr. Ist egal, wenn du dabei die Klampf in der Hand hältst, ist auch alles noch. Gar kein Thema. Ja, also. Ja, ich bin käuflich, ist überhaupt kein Problem. Rufst du meine PR-Abteilung an? Die schicken dir dann den Standardvertrag für Hurenjobs. Für Rasenmähen. Glaub mir, wenn ich das Geld hätte, hättest du das jetzt schon bereut. Pass auf, mein Lieber. Glaub mir, wenn du das Geld hast, bin ich da. Wenn ich das Geld hätte, wäre mir dann auch wert. Ja, ich muss ja davon von leben, ne? Nee, also ich muss davon. Ich will ja davon leben. Ich könnte ja auch wieder den Teilzeitjob wieder ummünzen in so ein Fulltime-Dingens, dann mache ich halt nur noch IT, aber das wäre mir zu langweilig. Einfach, das ist nicht so mein Lebensstil. Schade eigentlich, dass du so weit weg wohnst, mal ganz ehrlich. Also für so ein, ich weiß, es kostet zwar verdammt viel Knete, ich hatte schon einige Bands auf Geburtstagsfeten hier. Ja. Wäre schon geil. Ja, aber in erster Linie wäre das noch geiler, wenn man sich trifft, ohne dass einer von uns arbeiten muss. Ja. So, man kann das ja auch einfach so machen. Klaus kommt mit seiner Klampf, weil Klaus ist ja nun auch einer, der kann ja nur mit seiner Gitarre spielen und kann auch alleine singen. Der braucht ja gar keine Band. Und sowas finde ich ja cool. Also ich finde ja, also so Lagerfeuer-Atmosphäre so und dann so die alten Gassenhauer, so die alten Simon Garfunkel-Dinger spielen, die kann Klaus wahrscheinlich mit verbundenen Augen spielen. Sag ich jetzt mal. Können wir mal Gitarre? Hast du die vom Bauch? Ich hab sie hier, aber du weißt ja, mit dem Ach so. Mit der GEMA ist immer das Problem, ne? Aber Mrs. Robinson haben wir schon mal gesungen. Beim Gitarrespielen ist auch schon GEMA? Ich weiß das nicht. Spiel doch mal was Eigenes, Klaus. Hast du was Eigenes? Hast du was Eigenes? Nee. Dann wird's Zeit. Aber ja, ich glaube, wenn du nicht singst und wenn du irgendwelche einfach nur irgendwelche Akkorde spielst, ist ja auch immer schön. Ja, Nee, wir haben natürlich auch mal so eine eigene CD gemacht, aber das ist alles so lang her. Das ist auch nicht mehr schön mittlerweile. Darfst du, hat die aber rein theoretisch auch nicht. Ich habe letztens gelernt, ich weiß nicht, mit wem ich unterhalten habe, das Geburtstagsständchen zum Podcast hätte ich auch nicht singen dürfen. Nee, ab nächsten Jahr. Ab nächsten Jahr, okay. Ja, dann ist gemeinfrei. Irgendwann hat mich davor gewarnt, nachdem ich es aufgenommen habe. Ja, aber ich freue mich schon, wenn wir die Aufnahme stoppen, wenn wir dann nachher so Bridge over Trouble Water hören. Oh ja. Aber immer Simon Garfunkel, ist ja witzig. Ja, das Schlimme ist, ich bin in dem Alter ja gar nicht groß geworden. Ja, aber es sind, ja, ich auch nicht, aber das sind halt einfach Lieder, Simon Garfunkel sind einfach Lieder, die sind einmal schön. Ja. Aber trotzdem bin ich damit groß geworden im Endeffekt, ne? durch Eltern, Großeltern. Ne? Genau. Kannst du mal ein kleiner grüner Kaktus singen, ist mir doch egal. Oh ja. Ja. We don't need no. Aber ich glaube, 30 Sekunden darf man, oder? Ich kenne, also das sagt man ja immer wieder, oder so ein ganzes Gedöns oder so. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen. Sollte uns einer hier mit dem Raucherbalkon bei der GEMA hören und uns deswegen anpisten, herzlich willkommen, ich bezahle das gerne. Und dann schickst du ihm gleichzeitig das Lied hier von eure Mütter. Weil die Reichweite wäre ja unglaublich an der Stelle. Wenn das also ich habe mir ja nicht mehr leid. No. Ich habe mir jetzt auf Amazon Music, ich glaube, da hat man von Musik von denen gab mal runtergeladen. Von wem? Von eure Mütter. Eure Mütter. Achso, ja, ich dachte, großartig. Ich dachte, die GEMA macht jetzt eigene Musik. Das wäre ja noch schlimmer. Aber genau dieses Lied haben die bei Amazon Music nicht drauf. Okay. Das GEMA-Lied. Aber dafür, was ich das total geil finde, ist, was du sagtest, die Sonne von Sorrent, oder wie sie hieß? Die Sonne von Mega geil. Die Sonne von Sorrent, ja, das muss man sich angucken. Genau. Eure Mütter, die Sonne von Sorrent. Also, ja, alleine dieses Video von dem musst du dir angucken. Also, sie erzählen so ein bisschen von Florian Silbereisen und treten dann auf mit diesem Lied so richtig typisch Deutschschlager und so richtig so Leiermusik, so bla bla bla. Eingängiger Hook und Refrain und du lachst dich tot. Das ist die Sonne von Sorrent. Ding, ding, ding, ding, ding, die mir total das Hirn verbrennt. Das ist total geil. Oh, und auch gut ist, sie arbeitet bei Douglas. Ja. Die ist ganz tolle und sie heißt Kolle. Ja gut, das wär ja auch noch ein Projekt. Dann lass uns die Jungs mal hier hinholen. Die sind bestimmt noch einfacher zu bekommen. Ich muss mir mal ein bisschen Shownotes schreiben, damit ich, wenn meine Aufnahme hochladen. Ich weiß gar nicht, wie bekannt die sind. Also ich kannte die bis auf dem Soll ich meinen Sack rasieren, kannte ich von denen gar nichts. Ja, da bin ich dann halt eingestiegen und habe mir das dann mal alles angehört, was die denn so produzieren und habe gesagt, Alter, wie cool ist das denn? Ja. Obwohl die sind meinen Sack einfach, glaube ich, das geilste Lied, was die haben. Ja, also. Da muss ich dem Norbert auch mal kurz mal. War der Norbert, oder? Ich habe von denen auch noch nicht viel gehört. Ich habe jetzt mal zwei, drei Sachen zum ersten Mal, ja, auf YouTube angeschaut, aber die sahen lustig. Ja, glaube ich gerne. Es gibt viel, das ich nicht kenne und das lustig ist. Ja, natürlich. Also, Klaus, studierst halt ein, weil wenn Hatti und ich dich besuchen kommen, möchten wir gerne am Lagerfeuer gespielt haben. Die Sonne von Sorrent, ja, ja. Okay, ja, aber ihr singt und ich stelle da Zoom H2N dahin, gell? Das ist kein Thema. Mit genug Augustiner singe ich auch. Ich sing, oh nee, da singe ich angenehmere Lieder. Dann singe ich sowas wie Lady in Black oder so. Das gefällt mir schöner. Lady in Black. Uriah Heep. Oder ja. Der Mond von kann man ganz einfach auf Gitarre spielen, habe ich gelernt. Ja, das sind zwei Griffe. Zwei Griffe, genau. Ja, ja, she came to me one morning. Ein bisschen singen wird man noch dürfen. Ja, ja, das ist, glaube ich, alles gut. Ja, ja, das ist, ja. Klaus, ja, du darfst das. Ja, ja. Ich bin ja nebenbei, ich bin ja bei der GEMA. Ich bin ja ein GEMA-Mitglied. Vielleicht kriege ich ja Prozent. Ja. Mit deinem Blues war das Ding, ne? Was? One cold and Sunday morning. Gibt's bei der GEMA eigentlich so ein Like, wo ich liken kann? Nee, das gibt's bei der GEMA nicht. Ja, so in die Richtung. Ne? 15 Meter im Quadrat, draußen rummel Stacheldraht, jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Ich wohne in der Zone. Und, das habe ich vor 4 Jahren mal von einem gehört. Wie heißen die, diese Wandersner hier? Die haben einen ganz bestimmten Namen. Die gehen nach ihrer Ausbildung quasi und wandern, die kommt durch Deutschland und so durch. Was denn? Die Tischler. Ja, hier. Zimmerleute. Zimmerleute. Zimmerleute. Ja, aber die haben einen ganz bestimmten Namen. Ich komme aber gerade nicht mehr drauf. Tippelbrüder heißen die. Ja. Heißen die echt? Fand ich super. Ja, aber ich, für 2 Wochen bei uns im Dorf. War eine klasse Zeit. Aber zu Lady in Black muss ich mal sagen, die geilste Version ist Ken Hensley live in der Fabrik in Hamburg. Okay. Ja, das ist der Sänger von... Sei uns verziehen, dass wir das jetzt gerade nicht parat haben. Nee, ich schicke dir mal einen Link, aber das kann ich nur empfehlen, das Ding. Ja, das Video okay. Ist der Hammer. Ja. Ich kann das ja mal, wenn wir schon über Musik reden, mache ich immer gerne eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag, aber die immer so aus meiner Sicht immer ein bisschen untergeht, ist Supertramp. Ja, interessanterweise. Ja, gute Musik. Ja. Ja, das ist einfach saugeile Musik, aber ja, die hörst du heute kaum noch. Das ist immer, ich versuche das den Leuten immer hinterherzutragen und zu sagen, hier hör doch mal, das ist doch auch schön. Ja, pass auf, kann ich dir was zu erzählen? Ich war vor 2 Wochen, war ich freitags mit meiner Frau unterwegs, da gibt es ja die Musa in Göttingen. Und da Rock gegen Rheuma. Ich komme um 8 Uhr da rein, da stehen schon 5 Leute auf der Tanzfläche. Um 8 Uhr. Ja. Und es läuft Supertramp, Give a Little Bit. Ja, Give a Little Bit. Oder School. Aber Give a Little Bit lief halt. Ja, das wird der Norbert auch kennen, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe sogar den guten Roger Hodgson einmal live erleben dürfen. Oh, sehr schön, ja. Ich war mal auf der Nokia Night of the Proms ich weiß nicht, 15 sehr Jahren, würde ich sagen, war das mal in Bremen. Da war unter anderem auch Roger Hodgson da und da war die Zeit von Supertramp ja längst vorbei eigentlich. Die waren ja eine Band der 80er. Aber als der da rauskam mit seinem weißen Anzug und sich ans Klavier gesetzt hat, da hast du gedacht, das haben die doch gestern erst aufgenommen. Also der hatte wirklich noch seine klare Stimme und hat das nicht so wie andere ältere Sänger dann, wo du dann denkst, ach, trag den doch jemand von der Bühne. Der hat es wirklich gesungen wie früher und du hast gedacht, wow, das ist echt ein tolles Erlebnis. Dass dann auch noch Joe Cocker dabei war beim gleichen Event, das war natürlich die Krönung. Oh, hast du den auch noch gesehen? Ja, den habe ich da auch schon gesehen, auch schon, leider. Leider, ja. Ja, ja, aber das war auch ein ganz, der war der Main Act sozusagen, war er. Ja. Dann war Roger Hodgson dabei von Supertramp und damals recht populär Shaggy, so ein Lapper. Shaggy, ja, Mr. Bombastic. Mr. Bombastic, genau. Mhm. Ja. Chico, ja. Mr. Bombastic. Das war ganz toll. Also ich meine, Brüste aus ihr Plastik. Kennt das wahrscheinlich, ne? Dieses Classic Meets Pop ist das ja so. Ja, das gibt es hier in München auch ab und zu. Ja, genau, die sind immer im Dezember unterwegs mit wechselnden Künstlern. Ja. Und das war, wir haben das schon öfter im Fernsehen gesehen gehabt vorher und ich fand das immer sehr genial und habe gesagt, wenn man das mal live sehen kann, jetzt ganz egal, wer da so bei ist, das hätte schon mal was. Und ja, das war auch wirklich so, wenn man da so sitzt und dann so den Joe Cocker mit vollem Orchester zuhören kann, das hat schon was. Das ist schon richtig cool. Das stimmt. Ja, und auf jeden Fall von Supertramp die Life in Paris sich besorgen, irgendwoher. Ja, ich habe Man muss aber auch mal zu Joe Cocker sagen, das habe ich dieses Jahr erst rausgefunden oder wusste ich gar nicht. Der ist ja nun 69 Woodstock berühmt geworden mit seinem With a Little Help from My Friends. Das ist ein Lied von Beatles, das wusste ich nicht. Ja. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ja. Ich meine, das ist auch nicht so unbekannt. Der hat fast nur gecoverte Lieder gehabt. Vor allem, aber das Ding ist ja definitiv besser als von Beatles. Ja, aber nicht nur gecovert, Gerard. Also You Can Leave Your Head On ist seins. Auf jeden Fall. Ja, aber der hat ziemlich viele gecoverte Lieder gehabt. Ja, Summer in the City und so. Ja, später dann. Aber der Klassiker ist von ihm eigentlich Unchain My Heart. Das ist... Ja. Bei dem Just a Little Help from My Friends ist einer der ersten Songs von den Beatles, wo Ringo Starr gesungen hat. Das ist ja auch der Witz an der Geschichte, ne? Dass der Schlagzeuger dann gesungen hat. Das war ja damals. Ist das komplett von Ringo gesungen, ist das so? Ja, ja, die singen ja immer mit Backing Vocals, aber, ja, aber das, großenteils ja, ne? Also ich mag den Song von den Beatles auch. Ja. Aber wo du gerade sagst, mit Shaggy habe ich meine erste Freundin rumgekriegt. Wie ist ja, Mist, okay. You're My Angel? Oder wie ja, ja, das haben, ja, genau. Ja, aber das ist aber auch eine Coverversion. Ja, ist doch scheißegal, aber damit habe ich das CD gebrannt, nur damit die auf mich fliegt. Ja, das war auch toll. Das hat er mit einem. You're my das ist ja ein Duett, das singt er ja nicht alleine, ja, sondern da ist ja noch so ein Refrainsänger hat er dann ja dabei, wie das damals so üblich war. Und auch das, ich habe erst immer gedacht, das wäre eine Frau, die den Refrain singt. Das ist aber ein Mann, der da. Das ist ja sehr hoch gesungen, so, ne? Der Refrain. Und dann die Strophen singt er ja in seiner tiefen Stimme. Da habe ich mich doch. Also im Radio, als ich es im Radio gehört habe, habe ich immer gedacht, das singt eine Frau. Ja. Ah, das müsste man jetzt kurz schnell googeln. Das habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber das stimmt. Ja. Aber der ist ja auch irgendwie, hat der nicht auch so Levis Jeans Werbung gemacht damit? Mit diesem Bombastik. Bombastik. Und das war eigentlich der Hype dann, dass das Ding in jedem Kino irgendwo mit so Knetfiguren war. Das so ein bisschen wie Wallace and Gromit oder irgendwas. Oder Shaun das Schaf haben sie den da irgendwie da. Meine ich mich zu erinnern. Da ist ja Peter Gabriel mit angefangen, mit den Knetfiguren. Ja, Sledgehammer. Ja, das war revolutionär. Wir haben davor gesessen, haben dieses Video rauf und runter geguckt damals. Ja. Wer kennt hier Peter Gabriel noch, gerade in der Runde aktuell? Außer Robert und mir? Hattie ist nicht da. Hattie kennt ihn bestimmt. Ja, Sledgehammer. So, kenn ich auch vom Hören also sagen. Der, aber ist nicht ganz meine Musik. Der legendärste Auftritt von Peter Gabriel ist, ich weiß nicht, wann war Live Aid Konzert? 88? 84. Ja, also es gab einen Auftritt von Peter Gabriel zusammen mit Simple Minds mit den Schlagzeugern und ist klar, Sledgehammer ist so das bekannteste, aber das persönlich für mich geilste Lied von Peter Gabriel ist Biko. Okay. Ich weiß nicht, kennst du es, Klaus? Ich kenne das. Klaus ist gerade raus, schade. Also das ist ja auch so ein Stephen Biko ist ja auch so ein Freiheitskämpfer wie Nelson Mandela. Und das Geile ist halt total, was bei diesem Live Aid Konzert total geil ist oder so. Die machen eine Absage und die sagen halt jeden Gitarristen, jeden Keyboarder ab und so. Und am Ende sitzen wirklich nur noch der Schlagzeuger von Peter Gabriel und der Schlagzeuger von Simple Minds da. Das ist so geile Schlagzeugsolo. Ich finde das so geil. Das ist der Hammer. Ja, von Live Aid ist mir eigentlich nur der Queen-Auftritt so richtig. Ja, der ist grandios, grandios. Also auch, ich weiß nicht, Phil Collins, der ist ja von London, ist in London aufgetreten und dann nach Philadelphia oder umgekehrt, der ist ja geflogen, der ist ja bei beiden aufgetreten, das war der Hammer. Ja, oder auch George Michael und Elton John zusammen da. Ja, das war der Hammer. Das haben die später ja als Single rausgebracht, aber da war das ja, glaube ich, das erste Mal, dass sie Don't Let the Sun Go Down on Me gespielt haben und das war, ja, ich habe da, wir haben auch wirklich da den ganzen Tag vor dem Fernseher gehockt, weil anders konnte man es nicht machen. Du konntest es kaum aufnehmen. Es gab keine Möglichkeit, das irgendwie nachzugucken dann später. Das war so 12 Stunden Fernsehgucken damals. Ja, ich gucke gerade, war doch 88. 88 doch, okay, ja, kann auch sein. Ja, das war schon, also Live Aid war schon ziemlich geil, das war der Hammer. Gérard, Björn, wer guckt? Live Aid, kennt ihr? Macht man irgendwas? Dacht mir gar nichts. Oh, echt nicht? Wäre wahrscheinlich zu jung für. Wie alt bist du? 31. Ja gut, du bist zu jung. Also du kennst das Lied Do They Know It's Christmas oder ja. We Are The World. Die sind in dem Zusammenhang beide entstanden, die Songs. Ja, so, aber gehört schon, ja klar, ich kann das auch zuordnen, aber mehr auch nicht. Ja, aber das hast du nicht gesehen, 88? Hm. Ja, gut, ich glaube auch, wenn man, das bringt auch wenig, glaube ich, solche Events wie, das ist genau wie Woodstock. Ich würde mir nie Woodstock angucken, weil das nicht in meiner Zeit stattgefunden hat. Doch, habe ich gemacht, weil ich es geil fand. Ja, okay, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, also Live Aid, okay, habe ich schon mal was von gehört, gucke ich mir aber nicht an, weil das war nicht meine Zeit. Nee, stimmt, da musst du dabei gewesen sein. Es gab ja irgendwann, ich weiß nicht, in den 90ern oder so, da gab es ja nochmal so einen Versuch von Live Aid, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, noch später. Keine Ahnung. Ich glaube sogar in den 2000ern schon, aber das habe ich auch, das lief auch irgendwie den ganzen Tag im Fernsehen, aber ich habe da nichts von gesehen, glaube ich, oder fast nichts. Ich kann immer empfehlen, Silvester Dreisat zu gucken. Wir gucken jedes Jahr Silvester Dreisat. Da läuft von morgens bis nächsten Morgen laufen immer Konzerte. Richtig geil. Ja, habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Kann man immer wunderbar gucken. Also Dinner for One muss nicht sein. Also Dreisat. Dinner for One muss sein zu Silvester. Dinner for One muss doch sein. Doch. Okay. Aber das kriegt man ja zwischendurch hin. Das dauert ja nur 15 ja. Minuten oder so. Also was für mich das geilste Lied überhaupt ist, ist Tears in Heaven mit Eric Clapton. Ja, klar. Finde ich, ich kannte die Geschichte vorher nicht, bin da durch Zufall drauf gestoßen und muss sagen, wenn ich mir die ganze Geschichte dahinter mal so vorstelle, jetzt wo ich selber Vater geworden bin. Ach, ja, also jetzt aber mal ganz ehrlich. Geiles Lied. Ich habe mir jetzt schon mal den Fahrplan für den 31. Dezember von Dreisat angeguckt. Also du kannst Live-Konzerte gucken von Frank Sinatra, Rolling Stones, Tina Turner, Dire Straits hatten wir ja, Deep Purple, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Aerosmith, Kylie Minogue, Miley Cyrus, okay, Lenny Kravitz, das ist schon Revolverheld, Fanta 4. Joa, da hast du schon richtig Spaß in den Abend. Schade, ich habe letztes Jahr lief auch ein Live-Konzert von Billy Joel, das ist ja einer meiner Favoriten der 80er noch, den habe ich auch einmal live gesehen. We didn't start the fire. Ja, genau die Tour war das, ja, 94 in Oldenburg hier bei uns war der. Das ist schon außergewöhnlich, dass jemand hierher kommt, in den kleinen Ort. Und das war eine relativ kleine Halle, in der gespielt hat. Und die war zwar ausverkauft, aber das war so eine familiäre Atmosphäre dann noch. Nicht so eine Stadionatmosphäre, wie man das so ja, bei größeren Künstlern hat. Bei der irgendwie man kennt ihn, aber er zieht nicht so ganz große Massen wie Bryan Adams das macht oder so. Ja, der hat ja nun auch nicht so viele Hits gehabt, ne? Nee, aber damals, also gerade zu der Zeit, dieses We Didn't Start the Fire. Ja, das war so einer der größten. Album, das war schon groß. Ja, das war ja nun einer der größten Dinger, das We Didn't Start the Fire. Das war das einzige Konzert in meinem Leben, auf das ich alleine gegangen bin, weil ich habe keinen motivieren können, damit hinzukommen, weil die alle gesagt haben, was ist das denn mit Piano, man, das ist ja uralt, da kommt man ja nicht hin. Klar. Aber ich habe es nicht bereut. Nee, weil so eine Chance kriegt man nicht, also wahrscheinlich nicht zweimal im Leben. Nee, ich glaube, der tourt auch nicht mehr. Ne? Ich habe ihn lange nicht mehr irgendwie auf Tour gesehen. Er macht auch keine Alben mehr, wenn ich das richtig verfolge. Hm. Björn Girard, geht ihr auf Konzerte? Eher weniger. Doch, also ich bin da schon gerne auf Konzerte. Kommt auch immer für welche. Also mittlerweile muss ich sagen, ich war jetzt letztens auf Peter Maffay Konzert. War mega geil. Und halt Westernhagen. Das ist so, wo ich sage so, da würde ich gerne jedes Ding drauf gehen. Maffay würde ich mitkommen. Westernhagen, Ja, Westernhagen kommt auch an. Die letzten zwei Konzerte, muss ich ganz ehrlich sagen, waren nicht mein Fall. Weil der hat Musik gemacht, wo ich sage, oh nee, die CDs, die passten mir überhaupt nicht mehr. Ich gehe so ein bisschen gerne auf die älteren Lieder. Hat der aber da leider nicht mehr so wirklich großartig gespielt. Ja, meistens wollen die dann doch ihre aktuellen Stücke da promoten. Und wenn du dann sagst, hier, spiel mal Pfefferminz, dann sagt er auch, also, nee. Ja. Jetzt haben wir aber ein aktuelles Album und das geht hier. Ja, aber das ist ja da, worauf die Fans eigentlich warten. Ne, so. Bei Peter Maffay war ich, ganz ehrlich, war ich sehr überrascht, weil die letzten zwei Alben, die der Peter Maffay gemacht hat, waren für mich absolute Rotze. Wirklich, die waren mega schlecht. Gehört, ja. Und jetzt, wo er das letzte Album gemacht hat, waren wir auf Kino-Vorpremiere. Da hat mein Vater mich zu eingeladen. Das war mega genial, das Album. Wirklich wieder so, da hast du das Gefühl, die haben sich einfach in einem Keller getroffen, haben gesagt, so, wir machen das, auf was wir Bock haben. Das hast du in dem Album unheimlich gemerkt. Und dann kam er ja jetzt noch raus mit Tabaluga und Lilly. Da muss ich sagen, war jetzt nicht ganz verkehrt, war aber nicht mehr das, was ich mir eigentlich erhofft hatte, weil er quasi von 20 Liedern waren 17 alte und die nur ein bisschen neu aufgemacht. Also das allererste Tabaluga-Album, so ein Live-Album war das, glaube ich, also jetzt das erste Live-Album zumindest, das fand ich sehr gut, muss ich sagen. Da hat der Rufus Beck noch mitgemacht. Ob der noch mitmacht, weiß ich gar nicht. Die kennt man ja als Hörbuchsprecher hauptsächlich. Genau. Da habe ich eine Doppel-CD von und die höre ich mir auch heute noch gerne an. Weil das, auch wenn das eigentlich für Kinder gemacht ist, aber das ist ein richtig tolles Album und da wäre ich auch gerne live dabei gewesen. Ja, also ist auch super. Die ersten drei Alben, die rauskamen, jetzt frag mich bitte nicht, wie sie genau heißen, da müsst ihr jetzt wirklich nachgucken. Und danach gab es ja quasi ein Live-Musical dazu, zu allen drei Teilen. Und die waren echt klasse. Also das war das Beste, was ich bisher gesehen habe. Aber jetzt dieses Aufgewärmte wieder. Ich habe mir jetzt selber gedacht, okay, der macht eine neue CD. Weil mit dem letzten Teil von Tabaluga und Lilly ist ja quasi eine Drache gestorben. So, das war für alle klar. So ist das Thema vorbei. Und dann 4 Jahre später, soweit ich mich nicht erinnere, ich glaube 4 Jahre später, kommt er wieder an und sagt, ey, der Drache lebt wieder. So, ich bin jetzt so, ganz blöd verfehlt irgendwo. Es gibt aber eine Tour 2016, ne? Tabaluga. Ja, aber das ist halt ja das Thema. Tabaluga und Lilly war eigentlich abgeschlossen innerhalb von 3 Alben. So, okay. Der Drache ist gestorben, der Vater ist gestorben, dann ist der Drache, dann ist der Junge gestorben. Das Thema war vorbei. Und jetzt hat er für mich so irgendwie so was aufgewärmt. Damit lässt sich Geld verdienen, da hauen wir noch einen raus. Seitdem war das Ding für mich gegessen. So, Leute, ich will nicht unhöflich sein, aber ich werde mich jetzt mal verabschieden für heute. Tja, dann noch einen schönen Abend. Warte mal. Dann können wir doch einfach mal die Aufnahme beenden und können einfach mal sagen, das ist die letzte Aufnahme vom Raucherbalkon dieses Jahr. Vor Weihnachten. Sicher? Also vor Weihnachten würde ich mal sagen, ja. Vor Weihnachten würde ich mal sagen, ja, ne? Oder? Wer weiß. Was mache ich denn mit meinem Kopfhörer Mittwoch? Aber wir können ja trotzdem schon mal frohe Weihnachten wünschen. So pro ganz forma, genau, deswegen wollte ich die auf Bremse jeden Fall ziehen. Wenn wir uns nicht mehr hören, fröhliche Weihnachten. Tschüss. Yo, tschüss. Tschüss.